Männern 88 wunderbar. Er hasste die Dunden, er hasste die Huren und sah in das Frauen als verloren. Zu Ende rein, kotzte ihn an und so dachte er, fang mich mit dem Morden an. Weiter mit Hass, denn es machte ihm